Heute geht es hier dann um den Neukölln-Komplex. Ich mache mal sozusagen so kurz, skizziere ich mal das Problem. Danach steigen wir dann quasi ein in die Diskussion. Wir haben uns vorgestellt, dass wir sozusagen hier eine Stunde lang performen und dass dann nach dieser Performance, die wir bestimmt abliefern werden, dass wir dann sozusagen offen diskutieren, sozusagen, sodass wir sozusagen so unser Bild. Der Neukölln-Komplex beschreibt, dann die neonazistische Anschlagsserie, die von 2009 bis 2019, also über 10 Jahre, stattgefunden hat, beinhaltete Schmierereien, Drohungen, Sachbeschädigung und eben auch über 20 Brandstiftungen. Insgesamt sind es 157 Taten, so hat es auf jeden Fall das MBR gezählt, bei der Polizei ist es ein bisschen weniger. Das ist sozusagen das eine Problem von dem Komplex, also dass man sozusagen eine aktionsfähige, funktionierende Nazi-Szene in Neukölln haben, die schon letztendlich seit 40 Jahren dann militant in Neukölln unterwegs ist. Das ist das eine. Das andere Problem sind die Sicherheitsbehörden, die dann auch über 10 Jahre nicht in der Lage waren, auch nur einen von diesen Anschlägen, Vorgängen aufzuklären. Das lag zweifellos daran, dass sie auf der einen Seite sich einfach keine Mühe gegeben haben, sehr unengagiert waren. Wir haben immer gedacht, sozusagen beim Draufgucken, sozusagen, was die Nazis da treiben, da muss eigentlich ein Spitzel bei der Polizei sein, sozusagen, sonst kann das irgendwie alles nicht funktionieren. Gezeigt hat sich aber, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist. Gefühlt hat er jeden Monat dann kam da was Neues raus von Polizisten, die in ihrer Freizeit Geflüchtete verprügeln, Polizeibeamte, die in der Kneipe mit Nazis Bier trinken, Polizeibeamte, die der AfD interna weiterleiten, ein Staatsanwalt, der Ermittlungen verschleppt und sich als AfD-Sympathisant zu erkennen gibt, ein Kommissariatsleiter, der 400 Ermittlungsakten auf seinem Schreibtisch begraben hat. Und zu dem Ganzen kommen dann noch die Morde an Burak Mektaş und Luke Holland dazu, wo sozusagen Burak, der Mord ist immer noch nicht aufgeklärt, und der Mord an Luke Holland, da wurde einfach sozusagen das ganze Ausmaß dessen, der rechtsradikale Hintergrund des Täters, eigentlich vollständig ausgeblendet. Und tatsächlich wurde, obwohl dieser Mord ja quasi ziemlich direkt nach der Enttarnung der NSU Morde auftaucht, hat die Berliner Polizei sozusagen alles wiederholt, was im NSU auch war. Sie hat vorurteilsbehaftet ermittelt, sie hat gegen die Familien des Opfers ermittelt und dementsprechend kam da jetzt auch in den letzten 14 Jahren nichts raus. Die Opfer und die Angehörigen der Opfer sind durch diese ganzen Vorgänge traumatisiert. Sie können sich nicht mehr sicher fühlen vor Nazis und sie können natürlich auch kein Vertrauen mehr zu den Sicherheitsbehörden haben. Und das ist auch mit dem Grund, warum jetzt heute Fehrer nicht da ist. Der meinte, dass es ihm nicht gut geht, tatsächlich aufgrund seiner Traumatisierung, weil er eben am 1. Februar hat sich der Anschlag auf sein Auto, auf das Haus seiner Eltern gejährt und er fühlt sich einfach nicht in der Lage, im Moment hier zu sein und darüber zu sprechen. Es ist sozusagen klar, es ist sozusagen den Betroffenen zu verdanken, den Journalistinnen und auch den Initiativen, dass dieser Untersuchungsausschuss sozusagen als vielleicht letzte Möglichkeit zu ermitteln, was da eigentlich jetzt passiert ist, was ist eigentlich los in den Berliner Sicherheitsbehörden, dass der durchgesetzt wurde und laufen, also stattfinden konnte. Und jetzt stehen wir vor dem Punkt, dass nach 49 Sitzungen und über 100 befragte Zeugen dann der die Sitzungen zu Ende sind. Jetzt wird in absehbarer Zeit der Abschlussbericht erstellt und wir wollen jetzt hier in der Veranstaltung sozusagen ein bisschen rückblicken, wie lief der Ausschuss, was haben wir erfahren, was gab es Neues, was gab es Interessantes und vielleicht, was kann man vor dem Hintergrund, was da stattgefunden hat, für den Abschlussbericht lernen, beziehungsweise was ist da zu beachten und wie können wir das in Bestand machen. So. Und jetzt sind wir hier ausgesprochen prominent besetzt, was jetzt den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeht. Also ich begrüße mal Claudia von der Galerie Olga Benario als Betroffene von der Anschlagsserie, die sozusagen bestimmt wahrscheinlich ein halbes Leben jetzt in den letzten 10 Jahren genau damit verbracht hat, sozusagen die Aufklärung voranzutreiben. Dann Freddy von der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Murat Bektas, der im Prinzip ja auch sozusagen als Vertreter der Opfer und der Familie und der Angehörigen von Murat sozusagen hier ist und die eben auch sehr intensiv den Untersuchungsausschuss begleitet haben. Und dann Caro. Dann Caro von der Initiative NSU-Watch, die machen total großartige Podcasts, total ausgesprochen interessante, die Mails sind immer ein bisschen deprimierend, aber vollständig, die sozusagen tatsächlich die ganzen NSU-Untersuchungsausschüsse verfolgt haben und die aus dem Grund quasi Expertise hat, den Verlauf von diesem Untersuchungsausschuss im Vergleich zu den anderen, die so stattgefunden haben, zu beurteilen, zu besprechen, zu diskutieren. Dann haben wir auch 2 Abgeordnete da, die da fleißig gearbeitet haben im Untersuchungsausschuss. Einmal Niklas von den Linken, und auch schon seit Ewigkeiten antifaschistisch unterwegs. Und auf jeden Fall sein Büro schon seit Ewigkeiten hier. Und dann André Schulze von den Grünen. Du bist stellvertretender Fraktions-Tralala. André kennt aber vermutlich, sozusagen, weil er glaube ich, in Rodo aufgewachsen ist, der kennt wahrscheinlich die ganzen Nazis, von denen wir hier eigentlich sprechen, wahrscheinlich mit Vornamen, war mit denen bei der Schule, in der Schule und hat vermutlich da, glaube ich, schon auch viele gute Gründe engagiert, diesen Untersuchungsausschuss zu begleiten. Okay. Dann stelle ich mal die Fragen. Und ich würde mal anfangen, tatsächlich mit Claudia und mit Freddy. Ihr habt diesen Untersuchungsausschuss also tatsächlich angeregt, ihr habt ihn sozusagen durchgesetzt, zusammen mit anderen. So, jetzt hat er stattgefunden und ihr habt was nehmt ihr mit, was für Erwartungen ihr hattet, haben sich erfüllt und welche haben sich so gar nicht erfüllt, was für einen Blick habt ihr drauf, was jetzt eigentlich passiert ist in den letzten 2 Jahren. Entschuldigung, können Sie sich mal selber vorstellen? Ah. Naja, ich bin Sebastian vom Bündnis Neukölln. Bündnis Neukölln ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis, dann Spektren und Parteien übergreifen, sind auch ein paar Aktivistinnen dabei. Und wir fühlen uns sozusagen so zuständig für alles, was Nazis in Neukölln zu tun hatten. Wir fühlen uns zuständig, wenn man im Rahmen Geflüchtetenhilfe irgendwas unternehmen kann. Sozusagen da sind wir ansprechbar. Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat und wir freuen uns sehr, wenn jemand mitmacht. Dann Claudia, die enttäuschten Erwartungen. Also ich, was zu den Erwartungen sage, fange ich mal mit dem an, was wir als Betroffene im Untersuchungsausschuss erleben mussten. Und ich fange mit dem Allerschlimmsten an, nämlich dass in diesem Untersuchungsausschuss die AfD vertreten ist, die nicht nur geistiger Brandstifter der Neukölln-Anschlagsserie ist, sondern einer der inzwischen verurteilten Täter war lange Mitglied der AfD. Und die AfD hat durch ihre Vertretung im Untersuchungsausschuss Zugang zu allen Daten und Informationen, die den Neukölln-Komplex betreffen. Das heißt, das sind auch Namen, Adressen von den Opfern, von den Feindeslisten der Nazis, alles, was die an Material gesammelt haben. Im Untersuchungsausschuss wurden die Namen der Betroffenen immer vollständig genannt, während die der Behörden abgekürzt wurden, also wir haben nicht mal die Namen erfahren, derjenigen, die dafür verantwortlich sind, dass so wenig bei den Ermittlungen herausgekommen ist. Am schlimmsten beim Verfassungsschutz, weil da dann nur noch die Zeugen durchnummeriert wurden. Bis zum Schluss wurden die mehr als 200 Straftaten, das ist die offizielle Zahl von der Generalstaatsanwaltschaft, die im Untersuchungsausschuss gefallen ist, wurden die verharmlost. So nach dem Motto, das war ja nur Sachbeschädigung, wenn halt ein Auto angezündet wird. Der Terror, der auf die Betroffenen ausgeführt wird, wir haben gerade wieder von Ferhat gehört, welche Auswirkungen das auf ihn hat, weil der Brandanschlag auf unser Auto war genau vor 9 Jahren, am 9. Februar 2017 und ich sitze hier, ich verarbeite das ist etwas anders als wir, also bin dankbar dafür. Ich bearbeite das in Wut und Aktivitäten nach außen, also weil wir genügend Aktivitäten machen. Stattdessen mussten wir uns im Untersuchungsausschuss immer wieder anhören, ohne dass auch irgendjemand aus dem Untersuchungsausschuss von den Abgeordneten oder von der Leitung des Untersuchungsausschusses dagegen interveniert hätte, dass wir unter Verfolgungswahn leiden. Wir haben uns angehört, dass der Verfassungschef Fischer geäußert hat, der Verfassungsschutz schützt keinen Menschen. Ein Zeuge vom Landeskriminalamt, zuständig für politisch motivierte Kriminalität rechts. Also ich bin jetzt Expertin für diese ganzen Strukturen, soweit man da überhaupt durchblicken kann, hat erklärt, Opferschutz gehört nicht zu ihrer Stellenbeschreibung. Und ein leitender LKA-Zeuge hat ausgesagt, Betroffene und Gefährdete werden nicht über Sicherheitsmaßnahmen informiert und für ihre Gefährdung, damit sie nicht ihr Verhalten ändern, was den Tätern auffallen würde. Also das heißt, es geht nicht um Opferschutz, ganz klar, sondern die Täter stehen im Vordergrund. Wir haben erfahren, dass wir jahrelang belogen worden sind, weil der Neukölln-Komplex keine Priorität hatte. Das haben also durch die Reihe weg alle, die dazu befragt wurden, bestätigt. Diese Priorität wurde vom Senat sowohl gegenüber den Betroffenen als auch öffentlich immer wieder behauptet. Aber keiner der Zeuginnen hat einen Fehler eingestanden, geschweige denn, dass irgendjemand für irgendetwas Verantwortung übernimmt. Schuld sind stattdessen immer die anderen, also nicht nur eine Behörde gegenüber der anderen, das Hin- und Herschieben, sondern das zivilgesellschaftliche Engagement, die Medienberichte und die Anfragen von Abgeordneten haben die Ermittlungsarbeit der Behörden behindert. Dabei ist ganz klar, auch das ist in den Zeugenbefragungen bei den Behörden herausgekommen, dass ohne öffentlichen Druck gar nichts passiert wäre. Wir sind es, die durchgesetzt haben, dass es eine Uli Rex bei der Polizei in Rudow gab, weil seit Frühjahr 2025 existiert die nicht mehr, ohne dass es dazu irgendeine offizielle Erklärung gibt. Beim Landeskriminalamt eine Sonderermittlungsgruppe Resin durchgesetzt wurde und dann eine Baufokus, dass Sonderermittler des Innensenats eingesetzt wurden, dass die Generalstaatsanwaltschaft das Strafverfahren übernommen hat, dass es den Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, dass ein Polizeibeauftragter 2022 seine Arbeit aufgenommen hat, dass eine EG-Zentral, ein Fachkommissariat für politisch motivierte Dienstvergehen, bei der Polizei im August 2022 eingerichtet wurde und dass wenigstens bei 2 Brandanschlägen und einigen wenigen weiteren der mehr als 200 Straftaten, dass die Verurteilung von 2 Tätern gibt. Wobei auch das in den Befragungen deutlich geworden ist, das ist ein ganzes Netz, was wir ja auch immer wussten, von Nazi-Tätern für diese Taten verantwortlich sind. Die Frage ist, warum wurden nicht mehr aufgeklärt von diesen Straftaten? Das haben alle Zeuginnen bestätigt aus den Behörden, nicht wegen zu wenig Personal, nicht aus technischen Gründen und auch nicht wegen mangelnden Überwachungsmöglichkeiten. Die Frage ist, woran lag es denn dann? Die Aussage des ehemaligen Berliner Polizeipräsidenten Kant, Sensibilisierung der Polizei vor Ort zu Rassismus und Rechtsextremismus war nicht seine Aufgabe. Und befragt nach Expertenwissen zu Rechtsextremismus in der Polizei, Zitat, vertiefte Fachkenntnisse sind nicht vorgesehen. Der Leiter der EG Resin, also der für die Neuköllner Straftatenserie zuständig war, also in der Sondereinheit, war Experte für Autobrände und hatte da also eine Serie aufgeklärt. Und er hat, weil er es eben als übliche Autobrände gesehen hat, ausschließlich auf operative Maßnahmen gesetzt, statt Ermittlungsarbeit zu leisten. Die Polizeioberen haben alle möglichen Scheinmaßnahmen ergriffen, also viele schöne neue Konzepte geschrieben. Die Mitarbeiterinnen, die zu diesen Konzepten befragt wurden als Zeugin im Untersuchungsausschuss, hatten noch nie was davon gehört, von diesen Konzepten, geschweige denn, also damit ist ja auch klar, dass wir jetzt umsetzen müssen, dass davon was umgesetzt wurde. Der Leiter der EG Resin hat über den leitenden Staatsanwalt ausgesagt, Zitat, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ist das ein AfD-Typ oder was? Warum kriege ich meine Beschlüsse nicht? Da stimmt doch was nicht. Herr Fenner, dieser leitende Staatsanwalt, ist ja durch die Medien gegangen, weil der Skandal ans Licht gekommen ist, dass durch die Äußerung eines Nazitäters, dass er eben mit der AfD sympathisieren würde. Der ist daraufhin versetzt worden, eine sehr beliebte Maßnahme in den Behörden, statt was aufzuklären. Also auch seine Befangenheit wurde nie überprüft, im Gegenteil, die Aussage einer Staatsanwältin, juristisch kann die Staatsanwaltschaft gar nicht befangen sein. Der Leiter der EG Resin hat ausgesagt, dass er davon ausgeht, dass Polizeimaßnahmen verraten worden sind an die Täter. Was ist daraufhin passiert? Er wurde versetzt. Und ein LKA-Staatsschutzzeuge hat ausgesagt, je länger jemand da war, also Mitarbeiterin beim Staatsschutzrechts, umso kritischer wurden sie und sollten versetzt werden und wurden versetzt. Und interessant war auch, wie die Polizei mit rechten Dienstvergehen umgeht, was wir da erfahren haben im Untersuchungsausschuss. Über Disziplinarverfahren entscheiden die jeweiligen Vorgesetzten, also entweder die Direktionsleitung in den einzelnen Berliner Bezirken oder wenn es eben Landespolizeibehörden sind, die Polizeipräsidentin. Dabei geht es nur um Einzelbetrachtung. Es wird keine Überprüfung von Bezügen zu anderen Verfahren hergestellt und Ziel der Disziplinarverfahren ist, also nach Priorität geordnet. Erstens, der Dienst soll nicht beeinträchtigt werden. Zweitens, das Polizeiansehen. Drittens, erzieherisch zu wirken. Die Gefährdung durch das Gewaltmonopol der Polizei, die Gefährdung von Menschen, was sie da machen, ist überhaupt kein Thema. Und dieses neue Fachkommissariat für politisch motivierte Dienstvergehen, die EG Zentral, die ich schon erwähnt habe, die es seit August 2023 gibt, da haben die Leiterin und der Stellvertreter das Konzept für ihre Arbeit allein verfasst. Auch die Kriterien haben sie alleine entwickelt. Und auch Polizisten, die mit rechten Äußerungen oder rassistischen Taten im Dienst auffällig, also auf die auffällig geworden sind, da wird nicht überprüft, ja, ob es auch sonst im Dienst irgendwelche Vorgänge gegeben hätte, sondern nur das eine, was bekannt geworden ist. Und was rechte Polizeicheckgruppen angeht, hat die Staatsanwaltschaft erklärt, dass sie da die Ermittlung eingestellt haben, weil das war ja nur intern. Also auch da hat es nicht Überprüfung gegeben, was steckt dahinter bei den einzelnen Polizeibeamten, wie haben die sich sonst im Dienst verhalten. Bei Stefan Kollmann, Mitglied der UG Rex in Sudo, der als für Betroffenenbetreuung zuständig war und Sebastian hat es schon in seiner Einführung angedeutet, der ist also wegen einer rassistischen Gewalttat verurteilt worden. Das Disziplinarverfahren, was gegen ihn eingeleitet werden sollte von der Polizei, ist von der Senatsverwaltung gestoppt worden. Weil wenn es ein Disziplinarverfahren gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich aus dem Dienst entfernt werden müssen. So arbeitet er weiter als Polizeibeamter. Die Datenschutzbeauftragte hat ausgesagt, die Polizei nutzt technische Möglichkeiten zur Verhinderung unberechtigter Datenabfragen nicht, weil da ist immer wieder die Frage gewesen, sind die Nazis an Adressen rangekommen, von Personen, die, weil sie schon mal betroffen waren, umgezogen sind, ihre Adresse haben schützen lassen und dann doch wieder angegriffen wurden. Die Polizei verweigert der Datenschutzbeauftragte Auskünfte mit der Begründung, sie müssten Mitarbeiterinnen vor Strafverfolgung schützen und die Herausgabe von Dokumenten mit Hinweis auf Urheberschutz. Der Datenschutzbeauftragte fehlen Zugriffsrechte, Anordnungsbefugnisse und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Behörden. Und insgesamt, das ist jetzt zu den Erwartungen an den Untersuchungsausschuss, also wir haben den gefordert, damit eine parlamentarisch-demokratische Kontrolle der Behörden stattfindet. Aber da hat sich real gezeigt, ja, sie sind nicht kontrollierbar. Ich gehe mal davon aus, dass sowohl Caro im Vergleich von Untersuchungsausschüssen, wie die arbeiten, und auch die beiden Abgeordneten dazu noch einiges erzählen werden, wie sich Behörden, Zeugin und auch die Verwaltung systematisch Aussagen, Akten und so weiter verweigert haben. Deshalb lasse ich es jetzt mal hier mal verwenden, weil ich sowieso schon zu lang geworden bin. Vielen Dank. nächsten Freddy fragen, wie es, also ihr habt ja tatsächlich als Buchrat in die bei jeder Sitzung dabei und habt ja sozusagen einen sehr kritischen Blick auf das Ganze. Wie schätzt ihr das ein mit den Erfolgen, Nicht-Erfolgen des Untersuchungsausschusses? Ach, das kriegst du nicht. Ja, also zu Burak und also zu dem Mord an Burak Bektaş und Luke Holm, soll ich dazu noch kurz was sagen oder nicht? Ja. Ja, okay. Also Burak Bektaş stand mit 5 Freunden in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 in Südneukölln gegenüber vom Krankenhaus, dem Klinikum Neukölln. Und es war so um 1 Uhr und sie wollten sich gerade verabschieden. Also sie hatten gemeinsam einen schönen Abend gehabt, hatten was getrunken und gequatscht. Und zwei von ihnen wohnten eben weiter weg und wollten darum den Nachtbus erwischen. Und darum standen sie in der Nähe von der Bushalte. Und dann ist eine unbekannte Person, vielleicht so alt wie ich oder älter, auf sie zugetreten. Sie haben sie als weiß beschrieben, mit Kapuze dunkel gekleidet und hat wortlos einen Colt oder Revolver leer geschossen, also 6 Patronen verschossen und dabei Burak Bektaş ermordet. Und zwei junge Männer haben zum Glück durch Notoperationen überlebt. Also ist davon auszugehen, dass es ein geübter Schütze ist. Und begannen eben die Ermittlungen, aber dazu kann ich ja dann gleich noch so was sagen. Und das andere ist, dass Luke Holland am 20. September 2015 ermordet wurde in den Morgenstunden. Und da war es so, dass er eben draußen stand vor einer Kneipe an der Ringbahnstraße und eben halt mit einem Freund telefoniert hat um 6 Uhr früh und dem also zum Geburtstag gratuliert hat und Englisch gesprochen hat. Und währenddessen ein Mensch älter als wir hier auf der Bühne auf ihn zugetreten ist und eben halt geschossen hat und nichts gesagt hat. Und diesen Schuss mit, wie heißen diese Waffen, die für Schrotflinte, genau, bin ich so gut da drin. Diese abgesenkte Schrotflinte, dieser Schuss war ihm einfach tödlich, er konnte das nicht überleben. Und bei Luke Holm war es so, dass der Täter eben dadurch gefasst wurde, einfach, dass zum Glück zwei junge Leute draußen standen, sich gerade eigentlich verabschieden wollten und eben halt den sterbenden Luke Holm gesehen haben und den Täter. Und die eine Person eben halt den Täter besprochen hat, wodurch er dann nicht mit dem abgesägten Schrotgewehr höchstwahrscheinlich noch in die Kneipe, das hat er eigentlich wahrscheinlich vorgegangen ist, und eben halt die andere Person im Endeffekt Luke Holm in den Tod begleitet hat. Und dadurch gab es eben eine klare Täterbeschreibung und diese Person war auch schon mal aufgefallen durch illegalen Waffenbesitz, also es gab auch direkt dann ein Foto, die Polizei war auch dort sehr schnell da und erstaunlicherweise ist der Täter trotzdem erst am nächsten Abend festgenommen worden und am Tag danach haben Angehörige durch Zivilcourage, also von den Mörder, Angehörige der Polizei, die Tatwaffe und den Mantel übergeben. Also die Polizei hatte keine andere Wahl, als diese Person als Täter anzusehen. Ja. Reicht das so kurz? Genau. Und der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, wir waren auf jeden Fall dafür, dass es den gibt. Wir hatten die Erwartung, dass wir mehr erfahren und haben aber gedacht, dass höchstwahrscheinlich dadurch, dass wir mehr erfahren, die Polizeiarbeit, die Staatsanwaltschaftsarbeit, die VS-Arbeit noch katastrophaler aussieht, als wir es bisher wussten. Und so, das ist auch der Fall. Also der Untersuchungsausschuss hat in gewissem Maße unsere Erwartung erfüllt. Und weshalb das so ist, da kann ich aber hier versuchen, so ein paar Punkte mal aufzuzählen. Also und zwar waren diese Sachen zum Gutteil in dem Ausmaße noch nicht klar. Und zwar zum Beispiel ungenügende Beweissicherung ist systematisch im Neukölln-Komplex. Egal, ob es um die Steine geht, die bei Frau Schott durch die Scheibe geschmissen wurden oder beim Buchladen Di Borbello, oder ob es um 6 Patronen geht, mit denen auf die jungen Männer geschossen wurde bei der Ermordung von Burak Bektaş. Dort hat die Polizei es nicht hinbekommen, 6 Patronen zu finden. Oder ob es darum geht, beim Mord an Luke Holland in der Wohnung des Täters die Nazi-Devotionalen, die Literatur, die Adressbücher und dergleichen mitzunehmen. All dieses hat sie nicht getan. Oder ob es darum geht, im letzten Jahr, da gab es wieder einen Angriff auf Hans Ostermann, da wurden die Reifen seines Autos aufgeschlitzt. Er musste selber zur Polizei die Reifen bringen. Die Polizei sah es nicht als sinnvoll an, diese aufgeschlitzten Reifen als Beweismittel zu sehen. Ich denke, dieses ist einfach systemisch und das ist ein guter Teil der Grundlage dafür, weshalb die Polizei natürlich nichts aufklären kann, weil wenn schon dafür gesorgt wird, dass aus uns nicht bekannten Gründen nicht eine vernünftige Tatortarbeit stattfindet oder eine, wo Sachen eben irgendwie verschwinden, Steine tagelang im Garten rumliegen, im Regen, und dann stellt die Polizei fest, okay, wir können da keine Fingerabdrücke mehr drauf feststellen und so weiter. Also das ist einer der Gründe. Dann einer der Gründe ist, dass Rassismus innerhalb der Polizei von allen negiert wurde im Untersuchungsausschuss. Das finden wir sehr erstaunlich. Also Claudia hatte ja schon einige Beispiele genannt, dass die das wirklich hinkriegen, alle zu negieren, dass es Rassismus in der Polizei gibt. Das ist schon wirklich irre. Dann war es so, dass uns eine völlige Regellosigkeit durch die Aussagen von Polizei und Staatsanwaltschaft entgegensprang, regelrecht. Also es gäbe angeblich keine Regeln für den Umgang mit Opferfamilien. Es gäbe angeblich kein standardisiertes Verfahren, wie Funkzellenabfragen analysiert werden. Es gäbe angeblich keine Kriterien darüber, ab wann über Berlin hinaus Daten abgefragt werden. Und natürlich, was im Endeffekt den ganzen so den Boden ausschlägt, bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft gibt es nach dem Bekanntwerden des NSU keinerlei Änderung der Arbeit. Keine. Das haben alle gesagt, dass sie danach nichts geändert haben. Und das ist total krass. Und damit ist eigentlich schon klar, weshalb die Serie nicht aufgeklärt werden konnte mit diesem Personal im Endeffekt bei Polizei, Staatsanwaltschaft, etc. Und vielleicht so, also wir hatten natürlich den Fokus auf den Mord an Burak Bektaş und den Mord an Luke Holland. Und ich würde mal versuchen, so kleine Beispiele rauszupicken. Also zum Beispiel, es gibt so eine Datenbank, die heißt WCLAS. Diese Datenbank wurde in Kanada entwickelt, die wurde 1991 von der Schweiz übernommen, 1996 als erstes in Bayern eingeführt, seit 2000 wird sie vom BKA benutzt. Das ist eine Datenbank für schwere Gewalttaten, Sexualdelikte und Morde oder Tötungsdelikte. Und diese wurde auch benutzt, zum Beispiel beim NSU. Diese WCLAS-Datenbank ist natürlich davon abhängig, was die Polizei eingibt. Die Polizei hat da so geschickt was vom NSU eingegeben, dass dabei rauskam, dass dieselbe Tatwaffe benutzt wurde, mehr nicht. Also das ist, es ist einfach, du kannst eine super tolle Datenbank haben. Nur wenn du eben bei Burak eingibst, sowas wie, also das waren die Abfragen, die die Polizei laut Träume dem Rechtsanwalt der Familie eingegeben hat, Taten ohne Motiv, Rache, religiöses, kulturelles, soziales, Wut, Ärger, Nervenkitzel, Streit, Auseinandersetzung. Das sind die Eingaben, um in einer Datei, in der Serientäter gefunden werden sollen, in einer Datenbank herauszufinden, ob es eine Tat gab, die ähnelt dem, wie Burak Bektaş umgebracht wurde. Wenn du kannst die tollste Datenbank haben, wenn du so eine Datenabfrage machst, das ist, sorry, Quatsch. Und so kann einfach nichts aufgeklärt werden. Da kann es die schönste Datenbank geben, wenn die Berliner Polizei solche Abfragen macht, dann kann nichts dabei rauskommen. Und das Verrückte ist, sie haben eingegeben in diese Datenbank, unter Sonstiges bei Buber eingegeben haben sie, rechtsextreme Tatmotivation. Sie haben das eingegeben, aber nicht abgefragt. Und das ist wirklich erklärungsbedürftig. Also es werden offensichtlich sinnlose Ermittlungen durchgeführt. Eine andere, also Sie sprechen ja immer davon, Sie müssten mehr Daten haben, Sie müssten mehr Kompetenzen haben, etc. Ein anderes Beispiel ist Videoüberwachung. Davon sind Sie ja immer so begeistert. Also nur vorne dran, also der Staatsanwalt Horstmann hat gesagt, die erste Phase ist die entscheidende. Was nach 3 Wochen nicht geklärt ist, wird oft gar nicht mehr geklärt. Jetzt frage ich euch, wann hat die Polizei sich die Videos angeguckt von der BVG? Also vom Bus, U-Bahn, die in der Nähe des Krankenhauses Neukölln sind. Natürlich nach 3 Wochen. Und nach dem alten ASOG, also dem alten Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz von Berlin, war es so, dass die BVG diese Videos 24 Stunden aufbewahren muss. Nach dem jetzt verschärften ASOG, das ja bei allen DatenschutzexpertInnen große Kritik bekommen hat, wurden 48 Stunden. Also ist deutlich erhöht, verdoppelt. Mit den 3 Wochen wäre die Berliner Polizei immer noch safe. Und es ist dabei rausgekommen, dass die Hälfte der Videos, die die BVG der Polizei geliefert hat, die falsche Zeit war. Also die Hälfte der Videos, der Überwachungsvideos, war Blödsinn. Da waren Uhrzeiten wie 4 Uhr und sonst was dabei, aber nicht um 1 Uhr, also als die Tat war, der Mord an Robert Bertasch. Und so lässt sich das einfach wirklich durchdeklinieren, dass diese ganzen tollen Datenbanken, die sie haben, ja, für weiß nicht was sind. Und genau, wir können gleich noch weitermachen. Was sie dann noch an toller Datenabfrage hatten, war eine Funkzellenabfrage. Diese Funkzellenabfrage haben sie dann also gemacht. Und also wie gesagt, innerhalb von 3 Wochen, was nicht geklärt wird und so weiter. Sie haben dann also festgestellt, 4 Telefonnummern sind belgische Telefonnummern. Sie haben dann also sich darauf eingeschossen, sich für belgische Telefonnummern zu interessieren. Das erinnert auch sehr an den NSU. Da hat sich die Polizei ja darauf eingeschossen, irgendwo in der Türkei irgendwen zu finden, der irgendwie tatverdächtig sein könnte. Im Fall von Mord an Burak Bektas haben sie also nach Belgien versucht, 4 Telefonnummern zu finden. Und aber die Anfrage auf Zusammenarbeit, weil einer muss ja immer das andere Land fragen, wie sieht denn das aus, könnt ihr uns da mal helfen und so weiter. Und diese Anfrage, die war dann 3 Jahre nach dem Mord. Also eine Funkzellendatenabfrage haben sie dann nach 3 Jahren bearbeitet, indem sie gefragt haben, ob in Belgien Leute am Tatort waren, in der Nähe, anstatt wie sie die ganze Zeit behauptet haben, sie würden danach ermitteln nach jemandem, der in Nähe des Tatortes wohnen würde. Das haben sie die ganze Zeit behauptet, das wäre ihr Ziel. Und solche Sachen haben wir da so dargestellt bekommen. Und bei Luke war es im Endeffekt noch krasser, also das war uns wirklich noch nicht in dem Ausmaß klar. Wir waren zwar bei dem Prozess gegen den Täter, aber uns war nicht klar, dass, also wie werden sinnvolle Ermittlungen? Es gibt einen Mörder, dessen Wohnung ist voller Nazi-Devotionalen, voller Waffen, voller Pinnwand mit Adressen und so weiter und so fort. Also wieder das alte Thema, was wir gerade hatten, ne? Beweissicherung. Also normalerweise hätten wir jetzt die Fantasie, die Polizei fährt mit einem LKW vor, nimmt den ganzen Nazi-Dreck mit, egal ob Bücher, egal ob die Adressen, natürlich die Adressbücher. Im Untersuchungsausschuss haben wir erfahren, die haben die Adressbücher durchgeblättert und da liegen lassen in der Wohnung. Das war uns noch nicht klar. Sie haben auch einen Hefter mitgenommen, wo selber ausgedruckte Sachen drin waren, wo es um Waffengesetze ging. Den haben sie mitgenommen, diesen Hefter. Aber Sie haben nicht die Adressbücher mitgenommen, Sie haben nicht die wahrscheinlich Nazi-Literatur mitgenommen, etc. Sie haben mitgenommen einen Patronenhalter in Hakenkreuzform und dergleichen. Das haben Sie mitgenommen. Und dann haben Sie, bevor Sie die Wohnung betreten haben, haben Sie den Staatsschutz angerufen, haben gesagt, hallo, wir haben hier eine Wohnung voller Nazi-Revolutionären. Der Staatsschutz sagt, oh, interessant, macht mal Fotos, wir kommen nicht. Ja, Sie haben Fotos gemacht. Wie gesagt, haben eben halt die Waffen mitgenommen, haben so komische Revolutionären mitgenommen und einen Hefter. Und ein Kilo Schwarzpulver. Wobei sie bei dem Schwarzpulver nicht nachverfolgt haben, woher dieses kommt. Also nur um das einzuordnen. 5 Kilo Schwarzpulver sind in der Kolbstraße benutzt worden. 5 Kilo. Das war 1 Kilo. Also das reicht für einen Bombenanschlag, 1 Kilo. Bei so einem verheerenden Anschlag wie in der Kolbstraße, also das ist ja total gruselig. Und da sind wir eben halt bei dem, was eben halt eigentlich die Polizei machen müsste. Nämlich vollständige Aufklärung, diese steht den Familienangehörigen zu, der Öffentlichkeit zu, uns allen zu. Und dieses wurde im Endeffekt durch Nichtaufklärung bei Burak verweigert und durch angeblich ein nicht vorhandenes Motiv bei Luke. Und dann obendrein wurde bei dem Urteil bei dem Prozess gegen Luke Hollen noch die Höchststrafe verringert, weil der Täter höchstwahrscheinlich betrunken war. Darum hat er nicht 15 Jahre bekommen, sondern 11 Jahre und 7 Monate. Das heißt, der Täter kommt bald frei. Das heißt, es ist eine reale große Bedrohung für die Angehörigen hier in Berlin, weil sie befürchten, dass Rolf Zielinski nicht nur der Mörder von Luke Holland ist, sondern auch von Burak. Und das ist total gruselig für die Angehörigen. Und damit wären wir im Endeffekt wieder bei dem ganz zum Anfang, eben halt, dass es keine Regeln für den Umgang mit den Opferfamilien gibt. Umgang mit den Opfern, das ist ja wahrscheinlich das, was uns wahrscheinlich heute letzten Abend noch begleiten wird. Sie haben ja relativ ausführlich so einen deprimierenden Blick auf die Ermittlungsarbeit der Berliner Sicherheitsbehörden bekommen. Also mich würde jetzt irgendwie auch noch ein bisschen interessieren, wie jetzt eigentlich wie die Zusammenarbeit im Untersuchungsausschuss selbst lief. Also wie gut hat es geklappt mit den Behörden? Könnten wir ja unter Umständen könnte man ja auch so naiv sein, dass sie auch ein Interesse daran haben, ihre Arbeit zu verbessern. Wahrscheinlich würde ich mir gleich ähnlich schlimme Sachen. Ich frage mal, André hat viel mitgeschrieben. Ich kann mal anfangen. Claudia und Freddy haben ja gerade schon viele der Dinge berichtet, die im Untersuchungsausschuss passiert sind. Ich glaube, wir könnten über jeden der Einzelkomplexe hier auch einen Abend lang diskutieren. Deswegen versuche ich jetzt erstmal, das können wir später in der Fragerunde noch machen, aber da gehe ich gerne auch noch auf einzelne Sachverhalte ein, sondern versuche mich erstmal an der Frage zu beschäftigen. Wir haben einige Herausforderungen gehabt mit diesem Untersuchungsausschuss als Abgeordnete. Das kann man, glaube ich, sagen. Die Hauptherausforderung, die wir ja auch sehr lange diskutiert haben oder die auch Thema war im Laufe des Untersuchungsausschusses, war die Frage, wann bekommen wir eigentlich welche Akten. Wir haben im Mai 2020, ich glaube der 4. Mai 2020, sind wir eingesetzt worden, 2022, Entschuldigung. Dann haben wir nochmal eine kurze Unterbrechung rund um die Wiederholungswahl gehabt. Dadurch hat sich nochmal quasi besitzungsmäßig nochmal ein paar Mal ausgefallen, aber wir haben im Prinzip direkt im Juni 2022 den Kern der Akten bestellt, die wir brauchten. Sowohl bei der Polizei, den Justizbehörden, als auch beim Verfassungsschutz. Ich fange mal ganz von hinten an. Beim Verfassungsschutz, da ist bis heute nicht erfüllt, was wir im Juni 2022 bestellt hatten. Da geht es unter anderem um alle Akten, die zu den zur Nazi-Gruppe um Sebastian Thom gehören. Also wir kennen ja die Person namentlich, die sind ja auch leicht recherchierbar im Internet quasi, wer sind die wichtigsten, weiß ich nicht, 8 bis 10 Personen um Sebastian Thom und was weiß der Verfassungsschutz darüber. Darüber haben wir bis heute keinen vollständigen Überblick. Besondere Herausforderung beim Verfassungsschutz ist, dass er uns alle Akten in Papierform geliefert hat. Das ist der Unterschied bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben uns die Akten digital im Regelfall. Es gab einzelne Ausnahmen, die besonders hoch eingestuft waren, als besonders geheim, haben sie uns die Akten digital zur Verfügung gestellt, im sogenannten polizeilichen Datenraum. Da konnten wir so eine Vorauswahl treffen, weil, sag ich mal, wir haben Fragen gestellt, dann hat die Polizei die beantwortet mit Aktenlieferung und dann hat sich manchmal herausgestellt, naja, die haben uns Sachen geliefert, die sind für uns gar nicht relevant. Dann haben wir nur die Sachen ausgewählt, die für uns relevant sind und da haben sie dann Scherzungen vorgenommen und haben uns die offiziell geliefert. Beim Verfassungsschutz war das Verfahren so, die haben von Anfang an alle Schwärzungen vorgenommen, haben uns alles als geheim in der höchsten Einstufung geschickt und wir mussten dann irgendwann feststellen, das ist zum Beispiel eine Lehre für mich als Abgeordneter, wenn ich nochmal Beweisanträge stellen würde, dass die uns so dicke Aktenordner geliefert haben mit der Einstufung geheim und da drin waren aber ganz viele Akten, die viel niedriger eingestuft waren, die entweder sogar offen, also gar keine Einstufung hatten oder Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, niedrigste Einstufung, die man uns auch hätte digital und damit leichter durchsuchbar, leichter verarbeitbar, die Papierakten stehen noch im Geheimschutzraum im Abgeordnetenhaus, da muss man extra hingehen, da muss man extra einen Termin machen etc. Alle digitalen Akten kann ich auch am Wochenende zu Hause irgendwie lesen, also die Hürden sind für uns in der praktischen Arbeit sehr viel höher gewesen und da hat der Verfassungsschutz, würde ich sagen, ich habe es jetzt an dem Beispiel einmal gemacht, aber der hat an verschiedensten Stellen uns es möglichst schwer gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, möglichst spät Akten geliefert, uns dann aber auch viele Akten, ich habe hunderte Seiten, wenn nicht gar tausende Seiten über Nazi-Gruppierungen in Pankow und Marzahn-Hellersdorf gelesen. Auch interessant, aber sowohl der Verfassungsschutz als auch ich wussten, dass das eigentlich nicht das ist, was mich interessiert für diesen Untersuchungsausschuss. Also es sind auch alles interessante Akten, aber natürlich nicht der Kern des Neukölln-Komplexes, weil nicht der Kern, dass ich was über diese Gruppierung lerne. Dann, ich bleibe mal einmal beim Verfassungsschutz und gehe zu den Zeuginnen weiter. Die Zeuginnen, das haben in großer Zahl, bis auf den Verfassungsschutzchef Fischer, haben in großer Zahl im öffentlichen Teil eigentlich nur gesagt, ich erinnere mich daran nicht, das kann ich im öffentlichen Teil nicht beantworten, das weiß ich nicht mehr, das war so damals kein Thema. Und damit kommt man als Einzelperson durch, weil irgendwann, wir können dann noch zweimal nachhaken, aber wenn die dann immer sagen, hier, ich erinnere mich nicht, kann der im öffentlichen Teil nicht sagen, aber als Gesamtorganisation hat der Verfassungsschutz im öffentlichen und auch, ich würde sagen, im nicht öffentlichen Teilen, ohne dafür zu viel zu verraten, aber hat in allen Befragungen nicht eine Person darlegen können, was der Verfassungsschutz beigetragen hat zur Aufklärung des Neukölln-Komplexes oder allein zur Aufhellung der rechtsextremen Strukturen, weil darüber hatten sie zwar Informationen, aber die haben sie mit niemandem geteilt, weswegen auch niemand was damit anfangen konnte. Da wurden wir dann immer auf den Verfassungsschutzbericht verwiesen. Aber ganz ehrlich, also ich habe die Verfassungsschutzberichte der betreffenden Jahre gelesen, mein Erkenntnisgewinn danach war sehr, sehr überschaubar, so wie wahrscheinlich von allen, die ich gelesen habe. Zu den Empfehlungen kommen wir ja später noch und zu den Schlussfolgerungen. Genau, aber der Verfassungsschutz hat einfach hat konsequent nicht darstellen können, warum er irgendeinen Nutzen in diesem Themenbereich hat. Die anderen Erschwernisse, wir hatten ja mit dem das habt ihr vielleicht verfolgt, rund um den Kernaktenbestand der Polizei, also den Aktenbestand der BAO Focus, die dann irgendwann die Ermittlungen übernommen hat. Um diesen Aktenbestand hatten wir einen Streit mit dem Landgericht, weil da noch das Verfahren gegen Thom und Paulitz lief. Und die uns die Akten nicht geben wollten, solange dieses Verfahren läuft. Und dann sind wir vor das Landesverfassungsgericht gezogen und diesen am Ende nicht mehr dazu gekommen, ein Urteil zu fällen, weil uns dann das Landgericht die Akten doch zur Verfügung gestellt hat. Was aber dazu geführt hat, dass wir diese Akten Anfang letzten Jahres bekommen haben, und das sind allein für die, nicht die Akten der Staatsanwaltschaft, nur die von der Polizei, sind 70 Gigabyte. Die haben wir dann, ich glaube, ich habe sie im Februar 2025 das erste Mal, waren wir in der ersten Woche da, um sie zu sichten, oder vielleicht war es auch Januar. Und es war aber klar, dass der Ausschuss bis zur Sommerpause seine, die Zeuginnenbefragung abschließen muss, weil wir sonst mit dem Abschlussbericht und dem Ende der Legislaturperiode, dass es nicht mehr funktioniert und dass wir nicht mehr hinkommen. Und es war völlig klar, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen, dass wir diesen Aktenbestand nicht mehr vollends verarbeiten konnten für Zeuginnenbefragung. Wir waren mit der Polizei zu dem Zeitpunkt auch schon durch. So, wir hätten da nochmal einzelne ranholen können, aber wir waren mit denen, hatten ihre Befragung schon abgeschlossen. Da muss man sagen, dass es da sowohl von Seiten der Justiz, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaft, die hat auch noch eine ganze Reihe Akten offen, teilweise Akten, die ich da im Februar 2025 ausgewählt habe und die danach geschwärzt werden sollten, die sind teilweise bis jetzt noch nicht vollständig im Abgeordnetenhaus in unserem Aktenbestand angekommen. Also gerade da, Polizei sind die Einzigen, die für sich in Anspruch nehmen können, uns inzwischen vollständig die Akten geliefert zu haben. Da hatten wir aber auch auf dem Weg erhebliche Schwierigkeiten. Aber das ist eines der Probleme. Und ich will es auch ganz offen sagen, aufgrund des Umfangs des Untersuchungsausschusses und der Jahre, die wir untersucht haben, war auch eines der Probleme, die schiere Zahl an Personen, mit denen wir es zu tun hatten, die irgendwie mit dieser Serie befasst waren. Also die regelmäßig da waren, wissen das. Allein das Dezernat für Rechtsextremismus beim LKA hatte, glaube ich, 8 Leitungen in den 12 Jahren unseres Untersuchungsausschusses. Und aus dieser schieren Zahl die richtigen Personen auszuwählen und vorzuladen, war eine Herausforderung. Und da sind wir, ich glaube, es war auch, Niklas, möge mich korrigieren, ich glaube, es war auch der Verfassungsschutz oder die Polizei, die sich geweigert haben, uns ein Organigramm zu geben, wer wann überhaupt welche Position inne hatte, weil wir zwar Stellenzeichen kannten von den Personen, weil die auf den Akten drauf standen, aber ja in den kurzen Wechseln nicht sagen konnten, ist derjenige, der ein halbes Jahr vorher auf der Stelle war, war der zu dem Zeitpunkt noch auf der Stelle. Also wir hatten auch viele Scherereien um so verfahrenstechnische Fragen, wer sind eigentlich die Leute, die wir laden wollen. Also wir wussten schon, wen wir laden wollen, aber wer ist es genau? Bis dahin, dass uns einmal die Polizei, glaube ich, erklärt hat, sie könne anhand dieser Daten können sie den Beamten nicht ausfindig machen. Wo ich auch denke, okay, das ist jetzt, das überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Und ich hatte noch einen weiteren Punkt. Achso, naja, was die schiere Zahl an Zeugen, das kommt vielleicht auch später noch, aber wir haben mit der, speziell nach der Wiederholungswahl, man muss ja sagen, die Situation hat sich ein bisschen geändert, vor der Wiederholungswahl waren wir beide noch Teil der Regierungskoalition. Da war auch relativ schnell quasi die Einigkeit, wir beginnen mit Betroffenen, wir beginnen mit Sachverständigen aus der Zivilgesellschaft. Aber dann nach dem Regierungswechsel haben wir sehr viele Diskussionen über, wie viele Zeugen laden wir aus welchem Bereich, wie schnell ist der Ausschuss fertig. Insbesondere die CDU hatte die Vorstellung, wir wären jetzt zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre fertig und man müsste nur, hier hört man 3 Staatsanwälte, noch 3 Polizisten, 3 vom Verfassungsschutz und da geht es schon. Und wir mussten quasi permanent bei jedem Block darum schaffern, hören wir noch Leute. Und das vor dem Hintergrund, dass ich sicher sagen würde, wir haben nicht geschafft, alle zu hören, die uns irgendwo hätten Informationen, ob wir dann wirklich mehr Informationen, als wir sie jetzt haben, bekommen hätten, wäre nochmal eine andere Frage, aber wir mussten uns gerade auf der Sachbearbeiterebene am Ende entscheiden, wen hören wir noch, weil wir sonst zeitlich nicht geschafft hätten. Das vielleicht mal so für den Anfang als Einordnung der Herausforderung. Okay, machen wir uns mit an. Aber jetzt, es hört sich ja so an, als hätten die Behörden es ganz gut geschafft, sich aus der Verantwortung zu stehlen, nichts zu sagen, so wenig wie möglich beizutragen und so. Und gleichzeitig, dass die Leute, die dran arbeiten, die diese Akten auswerten mussten oder ausgewertet haben, eigentlich vollständig überlastet waren damit. So ein bisschen habe ich dieses rausgehört, dass sozusagen der Arbeitsumfang gar nicht bewältigbar war. Und jetzt frage ich mich ja schon, mal so ein Untersuchungsausschuss vom Parlament ist ja schon irgendwie einigermaßen wichtig. Und warum, also und Warum ist es so einfach für die Behörde, sich das so aus dem Wind zu drehen und das einfach so auflaufen zu lassen? Weil so riecht es ja ein bisschen. Frag jetzt einfach mal dich. Ja. Naja, also wir sind bei vielen Fragen an die Stelle gestoßen, wo man gemerkt hat, Sicherheitsbehörden sind nur bedingt kontrollierbar, auch durch ein so scharfes parlamentarisches Schwert wie ein Untersuchungsausschuss. Das ist so, das hängt damit zusammen, wie diese Behörden arbeiten, das hängt mit den Geheimschutzbestimmungen zusammen und es hängt auch zusammen mit dem Machtverhältnis zwischen Exekutive und Parlament. Ich glaube, da könnte man schon auch was daran verändern, in die Richtung mehr Kontrolle, aber dafür braucht es natürlich einen politischen Willen und politische Mehrheiten. Wir haben, muss ich aber auch sagen, vor allem bei den Regierungsfraktionen, die ja dann nach nicht allzu langer Zeit dann auch die Mehrheit hatten in dem Ausschuss und auch den Senat gestellt haben, nicht unbedingt ein Engagement im Sinne der Aufklärung durch den Ausschuss. Das könnte man ja auch denken, beim NSU, bei den NSU-Ausschüssen habe ich das schon auch immer mal erlebt, dass auch Teile von Regierungskoalitionen etwas intensiver an Aufklärung gearbeitet haben. Nicht immer, aber es kam vor. Bei uns hatte ich eher die Erfahrung gemacht und diejenigen, die den Ausschuss beobachtet haben, werden das mitbekommen haben, dass vor allem aus CDU, aber teilweise auch aus der SPD-Fraktion nur sehr wenig kritische Fragen kamen an die Zeugen, nur sehr wenig nachgebohrt wurde und auch sehr wenig Bereitschaft war, sozusagen dann auch mal gegenüber den Behörden in den Kampf zu gehen. Es ist ja ein permanentes Aushandeln, es ist ein permanentes Ringen um Informationen, um Aufklärung. André hat es ja eindrucksvoll geschildert. Es ist immer wieder ein politisches Ringen. Und da muss ich schon sagen, war die Mehrheit des Ausschusses nicht unbedingt mit dem größten Engagement dabei. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, also trotz aller dieser fehlenden Aufklärung, trotz des Mauerns von Behörden, des systematischen Mauerns, trotz sehr vieler Zeugen, die sich nicht erinnern konnten und wollten. Es gab, muss man auch anerkennen, durchaus die eine oder andere Person, der ich abnehmen würde aus den Sicherheitsbehörden. Sie hatten Interesse an Aufklärung, Interesse an Verfolgung, aber da würde ich eher sagen, es waren Einzelfälle. Ja. Also wenn man den Begriff mal benutzen kann, dann vielleicht da. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass trotz alledem der Ausschuss an so vielen Stellen Missstände offengelegt und bewiesen hat. Das sind inhaltlich handwerkliche Dinge, ja, also die zum Beispiel die vollkommene Ignoranz gegenüber Wissen aus der Zivilgesellschaft über die rechte Szene, quasi ein Widerwillen, das aufzunehmen und in die Ermittlungsarbeit einfließen zu lassen. Handwerkliche Arbeit, Tatortarbeit, Umgang mit Betroffenen, die als, eher als Teil des Problems gesehen werden, als Person, die man schützen muss und dem man zur Seite stehen muss. Aber auch strukturelle Probleme, wie dass zum Beispiel je geheimer die Instrumente werden, die die Sicherheitsbehörden verwenden, desto weniger kann man sie im Grunde für die Ermittlungsarbeit und für die Aufklärung benutzen. Man hat es beim Verfassungsschutz gesehen, die hatten Informationen, teilweise vollkommen unwissend. Wenn sie aber hatten, die Informationen, dann haben sie nicht geteilt oder sie haben darüber geschrieben, wie jetzt in dem, vor dem Brandanschlag auf Ferhat Kocak und Heinz Ostermann, dass man diese Informationen bitte jetzt nicht verwenden darf für Schutzmaßnahmen, um die Betroffenen vor möglichen Anschlägen zu schützen. Das Thema struktureller Rassismus in den Behörden, ich glaube, das ist schon auch deutlich geworden, ja, im Fall Kollmann beispielsweise, der ja auch gesagt hat, naja, da gab es immer den Spruch, sind keine deutschen Interessen betroffen, das war sozusagen der Jargon zu der Zeit und das hat man so gesagt bei vielen Fällen, bei häuslicher Gewalt und bei ähnlichen Dingen und fand jetzt niemand auch, was soll daran rassistisch sein, ja, war so, also als wäre das irgendwie eine normale Aussage, ja, lauter so Dinge konnten wir, glaube ich, schon durch den Ausschuss aufzeigen. So, um vielleicht mal einen kleinen positiven Aspekt hier reinzubringen. Also ich glaube, an vielen Stellen sind doch die Missstände in den Behörden deutlich geworden und auch viele Punkte, an denen man ansetzen kann. Da hätte man noch viel, viel mehr heben können, natürlich. Da kann man an ganz vielen Punkten irgendwie Behördenarbeit verbessern, aber ich glaube, es sind viele Punkte bekannt und es sind auch viele Punkte, die schon aus der Aufklärung, aus dem NSU-Komplex, wird Caro vielleicht auch bestätigen, an vielen Punkten auch schon bekannte Probleme in den Sicherheitsbehörden, die halt an dieser Stelle in anderer Form wieder auftauchen. So, und da muss man jetzt, finde ich, schon bei allen Defiziten, die dieser Ausschuss hatte, natürlich sich die Frage stellen, was machen wir denn damit und wie versucht man, wie organisiert man Veränderungen in den Sicherheitsbehörden. Da glaube ich, gibt es Arbeitsergebnis, soweit ich das jetzt schon vorwegnehmen kann, von dem Ausschuss schon auch einiges her, über das man politisch diskutieren kann. So, aber da braucht es einen politischen Willen und politische Mehrheiten. Das sehe ich im politischen Spektrum in weiten Teilen nicht. Das hat sich in dem Ausschuss auch gezeigt, dass es da einen großen Widerwillen gibt, also nicht nur in den Behörden, aber auch in der Regierungsmehrheit, halt strukturelle Probleme in den Sicherheitsbehörden anzusprechen und überhaupt erstmal anzuerkennen und dementsprechend dann auch zu beheben. Ich bin jetzt gespannt, ob die Arbeitsergebnisse, die noch weiterkommen. Caro, du hast jetzt sozusagen vergleichende Ausschusserfahrung. Wie ist dein Blick drauf auf das Ganze, so wie es jetzt hier lief? Genau, also die Erfahrung mit den Untersuchungsausschüssen, die begann eben nach der Selbstenttarnung des NSU und diejenigen, die sich daran erinnern, sozusagen, damals gab es einfach einen immensen öffentlichen Druck. Also wirklich immens. Und das hat eine Bedeutung gehabt für die ersten Untersuchungsausschüsse. Das waren ja die ersten Aufklärungsgremien, die sich sozusagen an den NSU-Komplex dann ja angesetzt haben nach journalistischer und antifaschistischer Berichterstattung und eben noch bevor der Prozess im Mai 2013 begonnen hat. Und die haben damals auch wirklich aufklärerische Pionierarbeit irgendwie geleistet, weil ja vieles, was wir heute über den NSU-Komplex wissen, das wissen wir aus den Untersuchungsausschüssen. Aber dieses Wissen ist eben auch erkämpft worden. Also es gab am Anfang Aufklärungsversprechen von Angela Merkel, das ist gebrochen worden. Aber es konnte eben sozusagen, das hat sich dadurch gezeigt, dass eben wirklich jeder Schnipsel Papier auch erkämpft werden musste. Aber ich habe das mit diesem öffentlichen Druck erwähnt, weil das natürlich einen Unterschied gemacht hat. Das, was wir damals gesehen haben im Bundestag, in Thüringen, in Sachsen, in diesen ersten Untersuchungsausschüssen, das ist bis heute beispiellos. Das haben wir auch nicht nochmal erleben dürfen, leider. Für so BeobachterInnen war zum Teil Untersuchungsausschuss auch ein neues Instrument oder ein neues Gremium, was man beobachtet. Es gab damals viel mehr die Diskussion auch, wenn man sich dort als Antifaschistin reinbegibt, als Beobachterin, legitimiert man damit nicht eigentlich dieses staatliche Gremium und was dort eben rauskommt. Diese Diskussion haben wir jetzt nicht mehr so stark wahrgenommen, als es um den Neukölln-Untersuchungsausschuss ging. Genau, und wir haben eben diese Ausschüsse bei der Arbeit erleben dürfen, aber eben auch Abgeordnete wie Katharina König-Preuß oder Martina Renner. Und das ist was, was wirklich unseren Blick auf die Untersuchungsausschüsse geprägt hat bis heute, weil sich dann nämlich mit abfallendem Druck rund um den NSU-Komplex gab es zwar weitere Untersuchungsausschüsse, aber die haben eben bei Weitem nicht mehr ganz so gut gearbeitet wie eben diese ersten Untersuchungsausschüsse. Der Druck ist weggefallen, das heißt, die Fliehkräfte innerhalb des Parlaments werden natürlich sichtbarer. Die ersten Untersuchungsausschüsse, da war wirklich fraktionsübergreifend, gab es, du hast es schon gesagt, gab es eben Aufklärungsinteresse, das hat man auch sozusagen in den Befragungen gespürt, Befragungen bis tief in die Nacht zum Teil, wirklich im Detail, wirklich reingehen, auch sicherstellen, dass möglichst viel davon auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Man hat dann erste Risse gesehen bei den entscheidenden Fragen eigentlich zum NSU-Komplex, nämlich institutioneller Rassismus, gab es das eigentlich oder nicht? Das hat dann im Bundestagsuntersuchungsausschuss keinen Platz gefunden im Abschlussbericht, aber in den Sondervoten eben von Linken und Grünen. Genau, als dieser Druck dann abnahm, gab es diese fraktionsübergreifenden Aufklärungswillen, wenn dann nur noch auf dem Papier oder sozusagen als warme Worte, aber eben nicht mehr in Realität. Und da hat sich gezeigt, ein Untersuchungsausschuss ist kein Instrument, was einfach an sich funktioniert, was man halt einsetzen kann und dann bringt das schon irgendwie automatisch eine Aufklärung her. Sondern das liegt wirklich an der Arbeit der Abgeordneten und der MitarbeiterInnen. Und ein Untersuchungsausschuss ist das, was man daraus macht. Das hat sich eben ganz klar gezeigt. Weshalb wir auch sozusagen bei NSU-Watch, wir sind dann irgendwann davon abgerückt, einfach Untersuchungsausschüsse zu fordern, sondern wir haben dann gefordert, es braucht gut vorbereitete Untersuchungsausschüsse mit engagierten Abgeordneten, die sich auskennen im Thema, die wissen und Mitarbeitenden, die sozusagen wissen, wenn sie in die Akten gucken, die müssen auch verstehen, was dort steht. Die müssen Neonazis kennen, die müssen Strukturen kennen oder zumindest willens sein, sich da vorher reinzuarbeiten. Wir haben dann auch Untersuchungsausschüsse gesehen, die ganz offensichtlich erstmal dafür genutzt wurden, das eigene Wissen zum NSU-Komplex ein bisschen aufzufrischen. Das ist etwas, das muss eben in der eigenen Zeit passieren. Genau, das heißt, die Qualität hat dann eben über die Jahre auch abgenommen, aber war eben auch unterschiedlich. Und mit diesen Erwartungen, die dann eben durch diese Erfahrungen gemischt waren, sind wir natürlich auch an den Neukölln-Untersuchungsausschuss herangegangen. Genau, hier braucht es eben den öffentlichen Druck, um den überhaupt einzusetzen. Das gilt natürlich auch für andere Untersuchungsausschüsse. Und dieser öffentliche Druck, der musste erst auch erstmal hergestellt werden. Das gilt für natürlich andere Rechtsterrorkomplexe genauso. Aber wenn es eben nicht die Betroffenen, die Aktivistinnen gegeben hätte, wäre das alles im Sande verlaufen. Da bin ich mir sehr sicher. Und dieser Druck, der musste aber auch, ne, das ist ja auch das Veranstaltungsmotto, ohne uns läuft nichts, im Ausschuss selber weiter aufrechterhalten werden. Und das war, glaube ich, auch entscheidend. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir aus anderen Untersuchungsausschüssen haben. Es macht einen Unterschied, wenn eine Öffentlichkeit dort anwesend ist. Es macht einen Unterschied, wenn das viele sind. Es macht einen Unterschied, wenn man einen Bericht erstattet. Es gab mal in Baden-Württemberg beim NSU-Untersuchungsausschuss so ein Abgeordnetengespräch, so, ja, wenn wir das und das machen, dann twittert NSU-Watch wieder. Damals gab es noch Twitter, heute ist es nicht mehr. Aber damals war es dann noch ein Ding. Genau, also das heißt, dieser öffentliche Druck, der wird auch wahrgenommen. Und damit hat sich auch nochmal eine neue Rolle für uns als BeobachterInnen offenbar oder gezeigt, nämlich man muss in vielen Ausschüssen die Abgeordneten wirklich zum Arbeiten drängen. Das ist ein bisschen desillusionierend und finde ich eigentlich auch gar nicht unbedingt so die Aufgabe von AntifaschistInnen, AktivistInnen und vor allen Dingen nicht von Betroffenen, aber das braucht es halt leider. Das hat zum Beispiel aber auch der Untersuchungsausschuss zu Hanau gezeigt, der erst erkämpft wurde und dann ja, weiterhin diesen Druck brauchte. Und so war es hier auch beim Untersuchungsausschuss Neukölln. Wir haben regelmäßig offene Briefe mit unterstützt, mitgeschrieben, die dann eben während des Verlaufes veröffentlicht wurden, um eben den Druck aufrechtzuerhalten und um eben auch die Abgeordneten aufzufordern, hier wirklich ja, scharf nachzufragen. Das hat am Anfang in diesem Neukölln-Untersuchungsausschuss aus unserer Sicht durchaus gefehlt und ehrlich gesagt auch bei allen Fraktionen. Und ärgerlich war auch, dass häufig die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, dass sehr schnell in den geheimen Part des Untersuchungsausschusses eingestiegen wurde, wo man eben auf den Gang warten muss, während eben die Zeugen und Zeuginnen befragt werden. Ich weiß, das ist in Teilen so, aber es gibt auch Mittel, das so weit wie möglich eben zu verhindern. Und das Gleiche gilt für die Akten. Akten werden nicht freiwillig gegeben. Hier im Ausschuss wurde geklagt, das fanden wir auch sehr gut. Diese Akten muss man sich erkämpfen. Die Behörden wollen immer verhindern, dass Akten da reinkommen. Die wollen die schwärzen und so weiter. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Erinnert sich an die Geschichte im NSU-Komplex, als aus Thüringen ein Laster voller Akten nach Berlin irgendwie gefahren ist und das verschiedene Ämter verhindern wollten. Aber ansonsten ist das eben nichts, was freiwillig rausgerückt wird. Und das heißt, man muss die Behörden dazu auch zwingen und das heißt im Untersuchungsausschuss, die Abgeordneten müssen auch immer wissen, was sind meine Rechte, wie mache ich Befragungen, wie kann ich Druck machen, wie kann ich klagen und so weiter und so fort. Und da gab es, würde ich sagen, Lernprozess und am Ende kann man, glaube ich, auch aus diesem Ausschuss durchaus einiges mitnehmen. Genau, aber auch für die Zukunft muss man sich fragen, ja, was braucht es und wo kann man da vielleicht auch nochmal ein paar Schritte weitergehen. Okay. Da wären wir ja quasi auch schon quasi bei diesem Part, sozusagen, was passiert mit diesem Abschlussbericht? Was würde eigentlich drinstehen? Welche Bedeutung hat der? Was können wir dann vielleicht auch sozusagen damit anfangen, sozusagen die Sicherheitsbehörden dann doch ein bisschen mehr zu transalieren, ihre Arbeit zu tun? Ich würde jetzt einfach gerade Caro zum Weiterreden auffordern. Das passt gut, ich habe noch einen kleinen Punkt vergessen. Dass dieser Ausschuss als erstes die Betroffenen gehört hat, das war etwas, was die NS-Untersuchungsausschüsse in den allermeisten Fällen nicht hinbekommen haben. Der Umgang mit Betroffenen hat sich in den letzten Jahren seit der Selbstumfrage des NSU gesellschaftlich bei solidarischen Menschen, aber auch bei Ausschüssen geändert. Also das ist eben etwas, was hier auf jeden Fall beispielhaft in andere Ausschüsse übertragen werden muss. Ein Abschlussbericht hat natürlich eine große Bedeutung, weil das eben sozusagen die staatliche Feststellung dann ist zu dem, was in diesem Ausschuss festgestellt wurde. Er hat ja mehrere Teile, sozusagen der Feststellungsteil, was ist in der Beweisaufnahme sozusagen festgestellt worden, dann gibt es Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Und das ist eben etwas, was auch wesentlich ist, worauf es natürlich auch ankommt. Man darf nicht vergessen, hier wird staatliche Verantwortung übernommen, davon ist dieser Abschlussbericht Teil. Und das ist eben auch etwas, ja, worauf man dann aufbauen können muss. Das heißt, die Zeit jetzt, wo die Öffentlichkeit euch nicht mehr so ganz sichtbar im Nacken sitzt, außer heute Abend, ist eben weiterhin total wichtig. Also zum Beispiel diese Ermittlungen zum Fall von Burak Bektaş, dass wir gehört haben, dass es da nicht ausreichend Ermittlungen gab. Ich denke, das hat der Ausschuss festgestellt. Das muss man aber auch nachlesen können in diesem Abschlussbericht. Und das ist eben auch die Erwartung. Und genau, vielleicht das erstmal so zum Anfang. Da vielleicht kann Niklas das auch nochmal ergänzen, weil das wäre, du hast ja vorher schon angefangen mit dem, was wir lernen, was für Forderungen man ableiten kann. Ja, also wie gesagt, der Ausschuss ist jetzt gerade dabei, den Abschlussbericht zu behandeln. Das läuft so, dass es einen Entwurf gibt des Ausschussbüros und dann können alle Fraktionen dazu Änderungsanträge stellen und die beraten und dann abstimmen. Wir sind jetzt noch, das ist ein nicht öffentlicher Prozess, also die Ausschüsse, Untersuchungsausschüsse machen sowas nicht in öffentlicher Sitzung, aber ich glaube, ein bisschen was kann ich jetzt schon verraten, wie der Stand der Dinge ist. Also wir sind jetzt im Feststellungsteil noch, wo halt nur eigentlich Fakten festgehalten werden und es noch nicht um Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen geht. Aber es hat sich jetzt schon in den letzten Sitzungen gezeigt, dass es, sobald es um kritische Dinge geht bei den Sicherheitsbehörden, recht schwierig wird, dort auch schon kritische Formulierungen reinzubekommen. Ja? Da gehen die Ansichten dann von der Regierungskoalition und von Grünen und Linken doch regelmäßig auseinander. Ja? Und es ist, glaube ich, abzusehen, dass der Abschlussbericht, der dann am Ende von der Mehrheit des Ausschusses beschlossen wird, nicht einer sein wird, der sich wirklich umfassend auch selbstkritisch mit den Behörden auseinandersetzt und Probleme benennt. Also ich glaube, es fängt schon an, dass an vielen Stellen auch bestritten wird, dass es Probleme gibt. So, und wenn, man kann es ein bisschen ablesen an der derzeitigen Innenpolitik auch der Regierungskoalition, die sind ja sehr stark dabei, gerade Befugnisse auszuweiten von Polizei und Verfassungsschutz. Sie haben das Personal weiter aufgestockt. Es ist immer ein sehr unkritischer Diskurs, der von der Regierungskoalition geführt wird, über die Sicherheitsbehörden. Kritik wird sehr stark abgetan immer. Und ich glaube, in diese Richtung wird sich auch der Abschlussbericht leider bewegen. So, wir haben uns als Grüne und Linke entschieden, dass wir ein Sondervotum machen, in dem wir alles das tun werden, was wir im Abschlussbericht mit der Mehrheit nicht hinbekommen. Wir werden auch zwar an vielen Stellen Änderungsanträge stellen, sind auch schon dabei, werden das auch bei den Handlungsempfehlungen versuchen, jetzt im Abschlussbericht, Aber natürlich ist es im Moment auch so ein bisschen eine Frage der, also wo stecken wir jetzt unsere richtige Arbeit rein? Das ist sau viel Arbeit. Ja? Also es ist richtig, richtig viel Arbeit. Wie investieren wir die? Ja? Also machen wir ganz viele Änderungsanträge an ganz vielen Stellen, lassen die alle ablehnen oder schreiben wir dann ein vernünftiges Sondervotum? Und wir machen so ein bisschen beides, aber schon der Schwerpunkt liegt auf dem Sondervotum, dass wir versuchen wollen, da auch alternativ zu dem Bericht vieles festzuhalten an Problemen und auch Handlungsempfehlungen festzuhalten, mit denen man dann danach auch politisch arbeiten kann. So, und das werden natürlich auch strukturelle Dinge sein. Wir empfehlen, den Verfassungsschutz abzuschaffen, wird da auch drinstehen, obwohl wahrscheinlich eben mittelfristig dafür... Ja. Ja, er hat seine Überflüssigkeit sehr gut bewiesen in diesem Ausschuss. Das wird natürlich nicht im Mehrheitsbericht stehen, aber auch viele andere Dinge unterhalb dessen werden wahrscheinlich nicht im Mehrheitsbericht stehen. Ja? Also Thema struktureller Rassismus, das Thema wird in der Behörde ausreichend konsequent gegen rechte Umtriebe vorgegangen und sowas. Also das wird in diesem Abschlussbericht aller Voraussicht nach nicht drinstehen, weil es nicht mehrheitsfähig ist im Moment. So, und da versuchen wir über den Abschlussbericht doch eine Alternative aufzuzeigen, die dann auch öffentlich diskutiert werden kann. An vielen Stellen ist es natürlich auch ein Problem, eingestufte Inhalte, die wir vor allen Dingen beim Thema Verfassungsschutz, die wir nur in nicht öffentlicher, also sogar in geheim eingestufter Sitzung behandelt haben, dort Informationen und Fakten sozusagen ins Tageslicht zu holen, das ist auch ein Kampf, bei dem die Behörden in der Regel an dem etwas längeren Hebel sitzen. Aber ich glaube, da können wir schon eine Menge auch festhalten. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass sich Mehrheiten ändern, was ja möglich ist in einer Demokratie. Aber ich sage natürlich auch, obwohl ich jemand bin, der so im Parlament sitzt und dort Arbeit macht, um Mehrheiten zu organisieren und Dinge zu verändern, aber es braucht auf jeden Fall den Druck von außen, von der Zivilgesellschaft. Die muss laut sein, die muss der Demokratie Feuer unterm Hintern machen, weil ohne das wird es nicht gehen. Schrecklich, Demokratie Feuer unterm Hintern. Ja, also im positiven Sinne. Okay. Angesichts der Zeit muss man sagen, dass wir irgendwie das jetzt irgendwie rund kriegen müssen, damit ihr auch noch ein paar Fragen stellen könnt. Ich würde jetzt mal denken, vielleicht, dass wir da eine Runde machen, sozusagen mit so einem Statement, was muss jetzt eigentlich passieren, dass wir sozusagen demokratischere, bessere Sicherheitsbehörden hinkriegen, dass sie vielleicht sowas wie transparenter oder? Genau, dass es transparenter wird, wie die arbeiten, dass es mehr kritikfähig ist. Weil man sozusagen, ich hatte ja schon gehofft, dass quasi allein der Untersuchungsausschuss die Sicherheitsbehörden so unter Druck setzt, dass sie vielleicht ein bisschen schlauer arbeiten, aber das zeigt, also jetzt in Pankow hat sich das ja nicht gezeigt, wenn dann die zu doof sind, sozusagen das Messe, also keine Lust haben, so eine Tatwaffe zu ermitteln bei dem Antifa-Angriff. Sozusagen, das war ja schon auch, also da ging es ja genauso weiter, als hätte es dann Neukölln nie gegeben. Okay. Die Frage ist also, was können wir tun, um diesen Prozess, um die Sicherheitsbehörden sozusagen zu ordentlicher Arbeit zu animieren, weiterzuführen? Jetzt machen wir einmal so eine Runde. Ich mache es mal an der Grenze zu den Empfehlungen. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, anschließend da, wo Niklas war, dass es dafür neben parlamentarischer Arbeit auch viel öffentlichen Druck braucht, weil die Wahrheit ist, und das ist ja, ich war jetzt nur anderthalb Jahre Teil der Vorgängerkoalition, weil ich erst seit dieser Legislatur im Parlament bin, aber auch in der rot-grün-roten Koalition, insbesondere mit der SPD, ja immer sehr umstritten der Umgang mit den Sicherheitsbehörden, und auch die jetzige Innensenatorin war deutlich unkritischer mit der Polizei, auch schon als sie noch in der Vorgängerregierung war. Also auch eine andere politische Mehrheit wird Druck brauchen, um in diesen Bereichen aktiv zu werden. Und ich glaube, es geht schon darum, dass was die Polizei manchmal, oder ich fange mal bei der Polizei an, was die Polizei manchmal so nach außen gibt, auch zu hinterfragen. Die haben uns, ganz viele Führungskräfte haben uns erzählt, ja, wir haben doch da die Gesamtkonzeption Rechtsextremismus oder wir haben den, weiß ich nicht, den 10-Punkte-Plan Rechtsextremismus und dann gab es mal einen Aktionsplan. Über die Jahre hieß es immer anders. Aber vorhin hat es schon, ich glaube, Freddy angedeutet, dass in der Implementierung unten nie was davon angekommen ist. Und sich mit dieser Frage, auch die Oberen, die haben dann gesagt, ja, wir haben das ja beschlossen und es ist ja, wir haben da auch mal den Führungskräften einen Vortrag gehalten. Und ich glaube, bei sowas, weder aus dem Parlament noch aus Zivilgesellschaft, die Polizei bei solchen, oder Sicherheitsbehörden insgesamt, aber Polizei im Speziellen durchkommen zu lassen. Ein riesiges Thema ist für mich auch die Frage geblieben, wie findet überhaupt Personalauswahl statt von Leuten, die in diese Bereiche kommen? Also sowohl bei Staatsschutz bei der Polizei als auch im Staatsschutzdezernat bei der Staatsanwaltschaft, weil da im Prinzip überall die Maxime galt, Vorerfahrungen braucht man nicht, Fortbildung haben wir aber auch irgendwie nicht und irgendwie soll man das im täglichen Doing lernen. Und man dachte, mit dieser, jetzt mal unabhängig davon, wer die Einzelpersonen sind, die da hingehen und wie motiviert die sind und so, aber mit dieser Maxime hat man einen permanenten Nachteil gegenüber den extrem rechten Strukturen, gegen die man kämpft. Die sind in dem Fall im Prinzip seit Anfang der 2000er in ähnlicher Konstellation zusammen gewesen. In der Zeit hat x-mal das Personal auf der anderen Seite gewechselt und immer wieder hat man von vorne begonnen, diesen Einarbeitungsprozess zu machen. Und die Polizeiführung hat es bei uns auch noch, diese Personalrotation, als was Sinnvolles und was Wichtiges dargestellt. Und ich sag mal so, da muss ich dann gar nicht darüber diskutieren, wie die individuelle Person tickt und ob die gut gearbeitet hat oder nicht. Da ist strukturell was angelegt, was schon dazu führt, dass die Arbeit nicht in der Art, also dazu kamen auch noch viele individuelle Fehlverhalten, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber da ist an so verschiedenen Stellen, die Staatsanwaltschaft, da existiert auch keine Vorkenntnisse und die haben auch ihre Ermittlungsleitungsbefugnisse gar nicht so wahrgenommen, dass sie sich wirklich um diese Straftaten gekümmert haben. Und da ist es, glaube ich, weil du gefragt hast, wie geht es weiter, das ist für parlamentarische Kontrolle, bei allen Herausforderungen, die wir beide hier vorhin beschrieben haben, eine Daueraufgabe, die dann wahrscheinlich nicht im Untersuchungsausschuss, sondern in den regulären Ausschüssen, im Rechtsausschuss bzw. im Innen- und Verfassungsschutzausschuss zu leisten ist und da auch mit Herausforderungen, weil das ja nicht das einzige Thema ist, mit dem man sich damit fest befasst, versehen ist, aber da das ist eine Daueraufgabe, an diesen Themen weiterzuarbeiten und sie weiter auch im Blick zu haben und da auf Änderungen hinzudrängen, sei es im Parlament und in möglichen Koalitionen, aber sei es auch außerparlamentarisch, weil ich glaube, wir haben da gesagt, wir haben eigentlich genügend Empfehlungen aus den NSU-Untersuchungsausschüssen, jetzt packen wir den Neukölln-Untersuchungsausschuss noch oben drauf, manchmal mit Schnittmengen zu den vorherigen Ausschüssen, aber eigentlich muss man die auch mal umsetzen. Es braucht gar nicht noch einen Ausschuss, um die Erkenntnisse nochmal zu haben, was schiefgelaufen ist, sondern man muss aus diesem daraus auch mal Konsequenzen ziehen. Dann frage ich mal Freddy, wie er das sieht, dann, was jetzt eigentlich die nächsten Schritte sind, was macht die Burak in die nächste Zeit und wie versucht ihr den Druck aufrechtzuerhalten? Na, also wir hoffen, dass wir gemeinsam mit den anderen Gruppen, diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss besucht haben, eine Broschüre rausgeben werden zum Ende des Untersuchungsausschusses, also wenn dieser Abschlussbericht dann kommt und wir hoffen, dass wir eine große Pressekonferenz oder sowas in der Art machen, da sind wir noch am Plan. Sowas, also dass wir uns da weiter zu äußern eben halt, dass wir ja hoffentlich weiterhin von euch gehört werden, unter anderem. Was werden unsere Ableitungen aus diesem, also unsere jetzt als Burak-Uni, ja auf jeden Fall defund the police, also kein Geld oder möglichst wenig Geld für die Polizei, also nicht wie es jetzt läuft, dass die immer mehr Rechte, immer mehr sonst was kriegen, weil wenn die offensichtlich sinnlose Sachen machen, deshalb habe ich das ja gerade erzählt, dann können die das mit 100 Leuten machen oder mit 10 Leuten, das ist total egal, es wird nichts dabei rauskommen. Und, Und also von daher, es muss einfach nicht nur irgend so eine Disziplinarstelle geben, die dann vom Innensenat zurückgepfiffen werden kann, sondern es muss eine tatsächliche Kontrolle der Polizei geben und es muss überhaupt mal eine Kontrolle der Staatsanwaltschaft geben. Also es gibt da einfach nichts zurzeit. Also die Datenschutzbeauftragten, die treffen sich dann und es wird darüber gesprochen, wie irgendwie diese Eingabemaske aussehen soll, damit es keine undokumentierten Datenabfragen gibt. Und da gab es dann irgend so eine Einigung, die auch nicht gerade überzeugend wirkt. Also da gibt es einfach, es gibt keine Kontrolle gerade. Und das liegt einfach daran, dass der Innensenat sich weigert, sagt, der wäre für die demokratische Kontrolle eigentlich der Polizei zuständig, diese auszufüllen. Der macht das nicht. Und da muss es einfach, ja, es muss einfach mehr Einschränkung der Macht der Polizei und der Staatsanwaltschaft und scheinbar auch des Innensenates oder des Innensenats geben. Denn in die Richtung muss sich das einfach weiter bewegen, egal wie die nächsten Wahlen ausgehen. Also davon sollten wir uns nicht abhängig machen von irgendwelchen Wahlen. Ja. Bin ich gespannt, wie wir es dann durchsetzen müssen. Claudia? Also ich finde ganz wichtig, dass nicht mehr die Behörden bestimmen, was geheim ist und was nicht geheim ist und was sie rausrücken und was nicht. Was die Verwaltung macht und die Regierung, muss dem Parlament vollständig zugänglich sein und da das Parlament unsere Vertretung ist, auch unserer gesamten Öffentlichkeit. Also ich fand den Einwurf von da hinten richtig, dass es um Transparenz geht, weil diese sogenannten Sicherheitsbehörden, die in meiner Sicht Unsicherheitsbehörden sind, weil sie weder unsere Sicherheit garantieren, noch im Gegenteil unsere Demokratie gefährden, so wie sie arbeiten. Also das heißt, da können keine demokratischen Strukturen geschaffen werden, sondern die defunte Police ist schon gefallen. Also das heißt, alles, was ineffektiv ist, was sich der Kontrolle verweigert, wird abgeschafft. Und das gilt nicht nur für den Verfassungsschutz. Also da muss mal ganz klar Konsequenzen gezeigt werden und wie Caro gesagt hat, man muss den entsprechenden Druck ausüben und man muss den einfach die Mittel zeigen, die man hat. Statt Befugnisse, Rechte und Mittel von diesen sogenannten diesen Unsicherheitsbehörden auszubauen, geht es darum, dass unsere Rechte gegenüber diesen Behörden ausgebaut werden. Und das gilt vor allen Dingen auch, was die Rechte und die Mittel angeht, für zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen. Ich sehe zum Beispiel Matthias von der MWR da hinten. Ich nenne als Beispiel noch Reach Out, das Register und so weiter, die ja alle inzwischen nicht nur von der AfD, sondern auch bis weit in die sogenannte bürgerliche Mitte, also von anderen rechten Parteien, genauso angegriffen und in Frage gestellt werden. Das ist unsere Aufgabe, um unsere Rechte zu kämpfen und eben auch für solche Organisationen, die für uns als Betroffene und für Antifa-Arbeit wichtig sind, die entsprechend zu stärken. Und meine Forderung ist, dass die Wortprotokolle, dann ist nämlich nicht die Frage, also es ist gut, weil wer wird das alles lesen, es ist gut, ein Minderheitenvotum zu machen, aber die Wortprotokolle müssen vollständig veröffentlicht werden. Wir haben ja einiges angesprochen, ich habe einige Zitate genannt, also es reicht auch, wenn ihr dann 2 oder 3 Protokolle lest, von Vernehmung, also es ist wirklich erschütternd, was da die Zeugen von sich gegeben haben. Und mir geht es dabei auch darum, das vielleicht noch als letzter Aspekt, Also wir haben versucht, Druck aufzubauen, aufrechtzuerhalten während der ganzen Zeit. Wir haben vor jedem Untersuchungsausschuss eine Kundgebung gemacht oder auch noch nachmittags. Caro hat auch schon einiges andere angesprochen, was wir versucht haben. Was aber aus meiner Sicht auch völlig versagt hat, ist die Presse. Die hat bei den Skandalen, die vorher ja enthüllt wurden, eine wichtige Rolle gespielt, aber jetzt unabhängig davon investigativen Journalismus, also die Berichterstattung, es war kaum jemand da, ganz selten, also wenn dann Senator befragt wurde, dann tauchten mal, dann waren mal drei oder vier da, ansonsten war schon ein zwei da, war sehr, sehr viel. Und was es leider auch überhaupt nicht gegeben hat, es gibt ja kritische Polizeiwissenschaftler oder auch die Staatsanwaltschaft oder verfassungsschutzkritisch begleitende Wissenschaft, die haben das auch nicht genutzt. Die beschweren sich sonst immer, sie kriegen zu wenig Infos, weil die Behörden natürlich noch weniger als dem Parlament und den Abgeordneten Zugang gewähren. Da hätten sie die Chance gehabt. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir die Wortprotokolle haben, weil dann noch eine Nacharbeit ja, auch damit gemacht werden kann. Also transparent, Öffentlichkeit, unsere Rechte, zivilgesellschaftliche Rechte und wahrscheinlich brauchen wir sowas wie Bürgerinnen beobachten die Polizei. Dann machen wir die Runde weiter. Ja. Haltet euch kurz. Genau, das, was die letzten Jahre für uns als NSU-Watch gezeigt haben, über den Neukölln-Untersuchungsausschuss hinaus, es braucht kontinuierliche Arbeit. Das habt auch ihr sozusagen im Neukölln-Komplex sehr eindrücklich bewiesen. Sozusagen der Untersuchungsausschuss ist ja nicht hergeschafft worden durch eine Demo oder eine Kundgebung, sondern wirklich kontinuierliche Arbeit, sehr viele Kundgebungen und so weiter und so fort. Und so muss es eben auch weitergehen. Also insbesondere, weil der Ausschuss ja noch nicht abgeschlossen ist, aber eben auch danach. Und man merkt auch einfach, dass durch diese kontinuierliche Arbeit von euch jetzt dieser Gedanke, was ist der Neukölln-Komplex, das wissen schon auch einfach viele Leute. Das ist auch etwas, was man verankert hat. Und dann stellt sich natürlich eben die Frage nach dem, wie kann man sozusagen ohne einen Untersuchungsausschuss die Behörden unter Druck setzen, was kann man aus diesem Untersuchungsausschuss mitnehmen. Und das ist eben was wir uns dann eben, die Fragen, die wir uns stellen müssen, bei dem Fazit, was wir für uns eben als Aktivistinnen ziehen, bei den gemeinsamen Veranstaltungen, die dann hoffentlich im Rahmen sozusagen auch der Abschlussberichtsveröffentlichung gemacht wurden, beispielsweise auch zum Hanau-Untersuchungsausschuss, da gab es die Seite keinen Abschlussbericht, wo es eben eigenen Abschlussbericht der Initiative und von anderen Aktivistinnen gab. Also über diese Dinge kann man nachdenken, weil es eben von aktivistischer Seite eben ja, weitermachen geben muss und ja auch geben wird, was die Erfahrung zeigt. Das klingt immer so ein bisschen lapidar, aber ist natürlich etwas, wofür man langen Atem braucht und ja, weitermachen. Ist die Frage, Antwort auf die Frage, was tut. Ja, ich will mal zwei Punkte rausgreifen. Das erste, die Stärkung von Zivilgesellschaft. Vor allen Dingen Institutionen wie mobile Beratung, Recherche und Bildungsarbeit, Opferberatung, Opferschutz. Das ist etwas, was richtig stark unter Druck gerät gerade. Wir haben einen gesellschaftlichen Rechtsruck und man hat es zum Beispiel gesehen auch an einer Enquete-Kommission, die wir im Abgeordnetenhaus gestartet hatten. Das war auch mit unserer Initiative, auch die Grünen haben das mitgewollt zum Thema Rassismus. Die ist gescheitert. Die ist gescheitert, weil es dort nicht gelungen ist, sich auf einen gemeinsamen Begriff von Rassismus zu einigen. Und es wurde Grundsatzdebatten geführt über die Existenz von institutionellem Rassismus überhaupt. Und daran sieht man auch, es gibt immer wieder Angriffe, auch von konservativ-bürgerlicher Seite, auf antifaschistisch-zivilgesellschaftliche Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch etwas vor dem Hintergrund des Neukölln-Komplexes, wo wir sagen, natürlich kann man sich auf den Staat nicht verlassen, wir müssen alles tun, um staatliche Institutionen zu reformieren oder zu verbessern, aber es braucht die Zivilgesellschaft, wir müssen die stärken und da kommt es dann, glaube ich, schon auch mit an, nicht nur, aber auch auf Wahlen und auf Kräfteverhältnisse nach parlamentarischen Wahlen, gerade wenn es um dauerhafte und verlässliche Finanzierung geht und darum geht, sagen diese Institutionen vor Angriffen aus der gesellschaftlichen Rechten zu schützen. Das ist, glaube ich, wirklich essentiell für die nächsten Jahre. Das Zweite, was ich nochmal aufgreifen will, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige und anstrengende Aufgabe, aber man muss den Behörden, allen voran der Polizei, die Möglichkeiten nehmen, sich einzuigeln, alles abzuwehren, Probleme wegzuwischen und diese Polizeikultur des Negierens von Problemen, manche nennen es Chorgeist, aufzubrechen. Und da gibt es durchaus schon Instrumente, bei denen man ansetzen kann. Und da glaube ich auch, dass man da Ergebnisse aus dem Untersuchungsausschuss nutzen kann für die politische Debatte. Zum Beispiel, wenn es darum geht, unabhängige Untersuchungsmechanismen zu stärken. Ich glaube, da kann dieser Polizeibeauftragte, der jetzt eingeführt wurde, nur ein kleiner Anfang sein. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Die Stärkung von Institutionen wie der Datenschutzbeauftragten, deren Möglichkeiten, Kompetenzen. Es gibt ein Hinweisgeberschutzgesetz, das nicht wirklich umgesetzt ist in der Berliner Polizei. Also, dass Leute davor schützt, wenn sie Missstände benennen und sie überhaupt erstmal öffentlich machen, dass sie immer noch negative Konsequenzen erwarten müssen. Ich glaube, da muss man ran, um das zu verbessern. Man muss mehr unabhängige Forschung in der Polizei ermöglichen. Also da wirklich von außen Leute reinlassen, die sich das angucken. Es ist immer eine riesige politische Debatte, wie weit unabhängige Forschung überhaupt in die Polizei rein darf. Diese Rassismusstudien, also da gab es Einflüsse von Innenministerien in Bund und Ländern, die versucht haben, Forschungsfragen zu verändern, damit bestimmte Probleme nicht untersucht werden. Ja? Und das sind so Punkte, wo man, glaube ich, schon auch mit politisch-demokratischen Mitteln rangehen kann, um das aufzubrechen. Und das ist mir wirklich wichtig und ich glaube, es ist auch etwas, was sozusagen auch realistisch mittelfristig umsetzbarer wäre, wenn es den politischen Willen gäbe. Das ist vielleicht etwas mal unterhalb der Forderung der Abschaffung des Verfassungsschutzes, das absolut richtig ist und immer noch hochgehalten werden muss. Aber natürlich muss man sich auch Gedanken machen, was macht man denn bis dahin mit den Behörden? Und das wären so Punkte, wo ich sage, da müssen wir unbedingt dran. Schön. Vielen Dank.